alle ins Genommen, es ist nichts mehr, was dir bleibt. Du ein primitives Volk, das mit dem Finger auf dich zeigt. Du musst heilen im Leben und bist blöd angeguckt. Wirst von Füßen getreten und am Boden beschmutzt. Hetz dich durch die Hölle, einmal hin, einmal zurück. Geschaffen jeden Tag und es habt ihr am Licht gekriegt. Von deinen allerbesten Freunden wirst du hinterrücks verraten und feigen stiller Nacht von der Überzahl erschlagen. Unsere Ehre heißt freie Kameraden, auch wir wollen unseren Kampf aufs neue Tag getan. Unsere Ehre heißt treue Kamerad, auch wir wollen unseren Kampf gegen Lügen und Verrat. Unsere Ehre heißt treue Kamerad, auch wir wollen unseren Kampf aufs neue Tag getan. Unsere Ehre heißt treue Kamerad, auch wir wollen unseren Kampf gegen Lügen, Lüge und Verrat. Du bist nirgendwo willkommen, alle gehen, wenn sie dich sehen. Du brauchst keinen dieser Heuchler, die dich annähernd verstehen. Du hast deine Ideale, ganz egal was für dich bleibt. Du bist treu und fest im Kampf, bist bereit zu jeder Zeit. Sie speien dir ihren Hass, einfach mittel ins Gesicht. Machen es sich leicht, doch ein Verräter wirst du nicht. Du hast deinen Lebensweg und wirst dich stolz zu Ende gehen. Und du, mein freier Kamerad, wir werden Zeit zu dir stehen. Unsere Ehre heißt freie Kamerad, auch wir wollen unseren Kampf aufs neue Tag getan. Unsere Ehre heißt neue Kamerad, auch wir wollen unseren Kampf gegen Lüge und Verrat. Unsere Ehre heißt neue Kamerad, auch wir wollen unseren Kampf aufs neue Tag getan. Unsere Ehre heißt neue Kamerad, auch wir wollen unseren Kampf gegen Lüge und Verrat.